Dann haben wir halt noch telefoniert. Schade, dass du nicht da warst. Was ist denn hier? Ich sehe sie jetzt.